US-Präsident Bush hat die Bürger Panamas dazu aufgerufen, den Militärmachthaber General Noriega zu stürzen. Nach dem Wahlbetrug vom vergangenen Sonntag dürfe sich das Land nicht von diesem Mann in Schach halten lassen, sagte Bush auf einem Flug in den Bundesstaat Mississippi. Sollte Noriega gestürzt werden, würden die USA den Kandidaten der Opposition Andara als Präsidenten anerkennen, erklärte Bush. Gleichzeitig sagte er, die Verstärkung der US-Truppen an der Kanalzone sei keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Panamas. Nachdem es auf den Straßen Panamas nach dem Wahlbetrug der Regierung zu Mord und Gewalt gekommen war, gab General Noriega, der starke Mann des Landes und der international gesuchte Drogenhändler, den Amerikanern alle Schuld. Noriega, der das Land wie sein eigenes Verbrechersyndikat lenken will, stand jahrzehntelang auf der Lohnliste des CIA. Doch nun sucht er die Stimmung gegen die Yankees aus dem Norden zu schüren und auszunutzen, um von seinem eigenen Wahlbetrug, der fehlgeschlagen ist, abzulenken. Heute nun haben die katholischen Bischöfe Panamas ein Hirtenwort gegen ihn veröffentlicht und die demokratische Opposition kündigte einen Generalstreik an. Gleichzeitig landen amerikanische Truppen in der Kanalzone. Jochen nun über die Stimmung in Panama City heute. Als müssten sie Vergangenes vergessen machen. Seit gestern Nachmittag waschen sie die Spuren des Wahlkampfes von den Häuserwänden in Panama City. Es sind Freiwillige der Regierungspartei, Anhänger des Streitkräftechefs General Noriega, scharfe Kritiker der Politik des amerikanischen Präsidenten. Der Organisator der Waschbrigade. Die US-Regierung hatte sich bereits auf unverschämte Weise in die Wahlen Panamas eingemischt. Die neuen Truppenverstärkungen zeigen erneut die totale amerikanische Übermacht. Sie zeigen den Machtmissbrauch gegenüber einem Volk, das sich jedoch nicht unterwerfen wird. Einige Banken und Geschäfte schützen ihre Fensterfronten. Die Via España in der panamaischen Hauptstadt. Von Empörung über das amerikanische Vorgehen ist hier nichts zu spüren, im Gegenteil. Geschäftsleute und ihre Kunden zählen mehrheitlich zur Mittel- und Oberschicht Panamas, sind überwiegend Sympathisanten der Opposition, der Noriega-Kritiker. Sie rufen, nieder mit Noriega, raus mit ihm. Sprechchöre, sobald sich Oppositionskandidaten, Presse oder Polizei und Militär zeigen. Noriega, er muss weg, niemand will ihn hier mehr haben. Warum er fort muss, er ist ein Diktator, ein Drogenschmuggler, ein perverser Mann, er soll besser gehen. Normalität in den Hauptgeschäftsstraßen, keine Panikkäufe, keine Unruhe. Immerhin ist für kommende Woche ein Generalstreik angekündigt, landen wenige Kilometer entfernt von hier auf den US-Stützpunkten Kampftruppen. Es scheint, als habe sich Panama mit der Krise arrangiert, die ja nun schon fast 2 Jahre dauert. Meinungen in Panama Stadt. Ich möchte mich da nicht äußern, Sie wissen schon, aus Sicherheitsgründen. Was denken Sie über die amerikanischen Truppenverstärkungen? Ich bin ein überzeugter Panamaer, ich bin gegen die US-Einmischung. Wir müssen hier unsere Probleme selbst lösen, ohne das Ausland. Raus mit den Yankees aus Panama. Der Wunsch nach einem Abtritt des Generals Noriega lässt jedoch viele auch den amerikanischen Schritt begrüßen. Die Stunde für eine Intervention ist gekommen, es wurde Zeit, dass die Gringos kamen. Denn unsere Regierung hat die Volksentscheidung nicht anerkannt. Wir wählten vor einer Woche einen wirklichen Wechsel. Ein Früchte- und Gemüsemarkt in der Altstadt von Panama City, auch hier Alltag. Eigentlich erwartet niemand eine rasche Lösung. Vor rund einem Jahr hatten die Amerikaner schon mal Truppenverstärkungen entsandt und es hat nichts gebracht. Der General ist immer noch an der Macht. Und den für seine Reformfreudigkeit bekannten Kreml-Chef Mikhail Gorbatschow seinem Treffen ein und brüskierten damit erneut die chinesische Führung. Einen ausländischen Staatsmann zum Helden zu machen, das ist im Prinzip völlig unchinesisch. Die Chinesen sind große Patrioten und dies gilt auch für die Studenten. Aber die Studenten nehmen eben jede Gelegenheit wahr, um der Partei klarzumachen, dass es sich um eine studentische Bewegung handelt und nicht um eine vorübergehende Angelegenheit. Seit den Abendstunden fühlt sich der Platz, auf dem Gorbatschow morgen offiziell begrüßt werden soll, mit ihren Menschen. Die Stadtregierung sperrt schon ab morgen früh 8.30 Uhr erklärt, doch kann man nicht damit rechnen, dass sich die Menge bis zu diesem Zeitpunkt zerstreut hat. Ihren Spitzenkader der KP mit Repräsentanten unterschiedlicher Gesellschaftsschichten verhandelten, wurden die im Hungerstreik befindlichen Studenten mit Medikamenten versorgt. Der Vorabend des Gipfeltreffens vermittelt den Eindruck, dass wieder eine kommunistische Partei schweren Zeiten entgegensieht. In der Sowjetunion gab es heute in fast 200 Wahlkreisen Nachwahlen zum neu geschaffenen Kongress der Volksdeputierten. Und selbst der CDU-Abgeordnete Todenhöfer meint jetzt, der deutsche Außenminister müsse endlich wieder die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers respektieren. Otto Graf Lambsdorff ist am Telefon, der FDP-Vorsitzende. Graf Lambsdorff, haben Sie denn Verständnis für die Bauchschmerzen der Union? Nein, ich habe kein Verständnis. Nun muss man Herrn Todenhöfer auch nicht ganz ernst nehmen. Sie wissen, dass Herr Todenhöfer schon immer einer der schärfsten Kritiker des Bundeskanzlers gewesen ist. Also wen der in Wirklichkeit meint, das kann man sich leicht ausbuchstabieren. Ich habe kein Verständnis, weil CDU und CSU der Regierungserklärung des Bundeskanzlers zugestimmt haben und weil diese Verhandlungsposition, die wir gemeinsam erarbeitet haben, wichtig ist für die Handlungsfähigkeit der deutschen Außenpolitik. Kritik an diesem Papier und an dieser Verhandlungslinie richtet sich da nicht nur gegen den Außenminister, sondern sie richtet sich auch gegen den Bundeskanzler und sie richtet sich gegen die erklärte Politik der von uns gemeinsam getragenen Koalition. Ist denn das Koalitionsklima belastet? Das Koalitionsklima ist sicherlich belastet, aber wir haben auch in der Zwischenzeit einiges getan, um das wieder in Ordnung zu bringen. Solche Belastungen gehen vorbei. Sie wissen, dass es in einer der großen Zeitungen am Wochenende ein sehr unerfreuliches Zitat, das dem Bundesverkehrsminister Friedrich Zimmermann, CSU, zugeschrieben wurde, gegeben hat. Und inzwischen ist klar, Herr Zimmermann hat sich dazu deutlich erklärt, er habe dem Koalitionspapier zum Thema Modernisierung zugestimmt. Er habe dieses Papier und werde es mittragen und unterstützen. Und die ihm zugeschriebene Äußerung in der internen CDU-CSU-Besprechung vom 17.05. sei falsch. Damit ist der Fall geklärt. Aber wenn der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht heute sagt, als Grund für den derzeitigen Streit in der Koalition um die Kurzstreckenraketen sehe er eindeutig Profilierungsversuche der Freien Demokraten, was heißt denn das für Sie? Herr Albrecht scheint die Diskussion aus der Entfernung Niedersachsens in Bonn nicht so genau mitzuverfolgen. Also Sie nehmen kaum noch jemanden ernst da in der Union. Herrn Todenhöfer nehmen Sie nicht ernst und Herr Albrecht ist da auch nicht so informiert. Nein, ist doch vollständig eindeutig, dass die FDP zu dem steht, was der Bundeskanzler erklärt hat, was innerhalb der Regierungserklärung ist, was wir gemeinsam verabredet haben. Zweifel kommen nicht aus der FDP. Aber diese Zweifel sind ja auch in der Öffentlichkeit. Keiner weiß, was Sie da so genau meinen. In der Sache geht es ja schließlich um eine dritte Nulllösung, die die CSU ausschließen will. Kommt denn diese dritte Nulllösung für den FDP-Vorsitzenden Graf Lambsdorff für Sie in Frage? Nein, wir haben eins ausdrücklich erklärt, dass unter den heutigen Gegebenheiten eine dritte Nulllösung nicht in Frage kommt. Diese Erklärung ist von vielen von uns gegeben worden. Und die Behauptung, einige von uns, insbesondere der Außenminister, treten für eine dritte Nulllösung ein, ist durch kein einziges Zitat und durch keine einzige Äußerung nachweisbar. Wenn nun wirklich Geschichte gemacht wird, ob es drinnen in der großen Halle des Volkes beim Händedruck zwischen Michail Gorbatschow und Chinas altem und nicht mehr so starken Mann Deng Xiaoping geschieht, oder ob dies nicht vielmehr draußen bei den Studenten auf dem Platz des gar nicht himmlischen Friedens stattfindet, das ist umstritten. Immerhin hatten die Studenten schon bei Ankunft Gorbatschow so viel Programmänderungen erzwungen, dass ausländische Beobachter sich an eine politisch-protokollarische Notstandsübung erinnert sahen. Klar ist so viel, die chinesische Führung, der Gorbatschow nach 30-jähriger Eiszeit gegenübertritt, ist innenpolitisch geschwächt und zunehmend in Frage gestellt. Der Bericht von Gisela Mahlmann zeigt beides, was drinnen geschah und was draußen vor der Tür gesagt wurde, nachdem Gorbatschow seinen Besuch buchstäblich durch die Hintertür beginnen musste. Das außenpolitische Lebensziel Deng Xiaopings ist mit diesem Handschlag vollendet. Nach 30 Jahren Entfremdung bedeutet die Begegnung mit Gorbatschow die Normalisierung der Beziehungen der beiden kommunistischen Giganten. Doch Deng, der China wieder für die Welt öffnete, gilt nicht mehr viel im eigenen Land. Die Journalisten der Parteizeitung, die sich heute der Demokratiebewegung anschlossen, sprachen das unverhohlen aus. Deng hat viel für die Reform getan, aber alle Macht sollte dem Volk gehören. Doch er bestimmt alles allein. Wenn er ein bisschen vernünftig ist, dankt er von allein ab. Dass Deng die Studentenbewegung sofort verurteilte und entsprechende Artikel in die Parteizeitung setzen ließ, regt die Journalisten noch immer auf. Es ist nicht richtig, die Studenten sind keine Chaoten und keine Unruhestifter. Andere Töne wurden in der Halle des Volkes angeschlagen. Im Gespräch mit Gorbatschow sagte Ministerpräsident Li Peng, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sind kein Monopol der kapitalistischen Länder. Die prominenteste kritische Journalistin Pekings, Dai Qing, gibt nicht viel auf Li Pengs Worte. Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach hat Li Peng keine wichtige Rolle in der Politik, weil er nicht einflussreich ist. Er ist nur ein Politiker zum Hinstellen. Er hat keine eigene Meinung. Und wie ist die Position von Parteichef Zhao Ziyang? Zhao Ziyang hat die Tendenz vertreten, dass man den Konflikt mit den Studenten offen und friedlich lösen soll. Aber wenn das nicht möglich ist, dann wird es schwierig für ihn. Wenn die Unruhen nicht auf seine Weise gelöst werden, dann ist seine Position gefährdet. Dass Hans-Dietrich Genscher das politische Gras wachsen hört, gilt längst als unstrittig. Schließlich hat Herbert Wehner ihn vor Jahr und Tag als der mit den Ohren bezeichnet und so lebt er nicht nur in der politischen Karikatur weiter. Heute ist der dienstälteste Außenminister der westlichen Welt 15 Jahre im Amt und nicht nur er wurde an diesem Tag Ohrenzeuge eines Streits, der nun um seine Augen geht. Da hatte nämlich Bild am Sonntag im Zusammenhang mit der Kontroverse um die atomaren Kurzstreckenwaffen folgenden Satz von CSU-Verkehrsminister Friedrich Zimmermann zitiert. Wenn man Genscher in die Augen schaut, weiß man, dass er lügt. Daraufhin rief FDP-Chef Lambsdorff den Kanzler an, der telefonierte mit Zimmermann, der bestritt die Äußerungen über Genscher. Bild am Sonntag beruft sich auf Ohrenzeugen und bleibt bei seiner Darstellung. Noch ein Lieblingssatz des Bundeskanzlers, er lautet nicht übereinander, sondern miteinander reden. In Bonn wurde heute wieder viel geredet. Übereinander, miteinander, am Telefon und anderswo, allerdings diesmal weniger vor Fernsehkameras. Alles Ovationen von den FDP-Abgeordneten. Was ist für Sie die hervorstechende Charaktereigenschaft von Hans-Dietrich Genscher? Grundsatztreue in politischen Fragen. Und ein ungewöhnliches Maß von Gefühl für strategische und taktische Entwicklung, für das, was in der Zukunft kommt. Er kann wirklich langfristig strategisch denken. Sie hörten Informationen am Abend. Redakteur am Mikrofon war Hans-Peter Probst. Deutschlandfunk Hintergrund Politik. Heute der Hamadi-Prozess. Redakteur am Mikrofon Gerhard Breker. Der wohl wie kaum ein anderer zu internationalen Verwicklungen führte. Der Fall Mohammed Hamadi führte zeitweilig zu Verstimmungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Mit Entführungen von Bundesbürgern versuchten libanesische Terroristen Einfluss zu nehmen. Der Druck auf die Frankfurter Richter hielt bis zuletzt an. Noch am Vorabend der Urteilsverkündung wurde eine erneute, wenn auch bizarre Entführung von Bundesbürgern im Libanon bekannt. Zwei Mitarbeiter der privaten Hilfsorganisation Asme Humanitas sollen sich in der Hand libanesischer Entführer befinden. Es handelt sich um eine quasi fortgesetzte Entführung, die bereits schon einmal am 4. Mai erfolgte. Der Eindruck eines Zusammenhangs mit dem Hamadi-Prozess ist offenbar gewollt, auch wenn die näheren Umstände zumindest unklar, wenn nicht gar merkwürdig sind. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Jürgen Krobock, zum Wissensstand seiner Behörde auf der Bundespressekonferenz heute Nachmittag. Bisher kann ich einen Zusammenhang zwischen beiden Dingen nicht herstellen. Wir haben keine Forderung von irgendwelchen Entführern. Wir fürchten natürlich um das Leben der Betroffenen. Wir werden uns also auch wieder einsetzen im Arbeitsstab, der im Auswärtigen Amt gebildet worden ist und mehr Ressourcen umfasst, um hier hilfreich zu sein. So unverständlich es auch sein mag, dass es zu der zweiten Entführung wieder gekommen ist, trotz aller Warnungen, die wir ausgesprochen haben. Aber ich kann hier eine Beziehung zu diesem Urteil nicht herstellen. Wie gesagt, es liegen keinerlei Forderungen irgendwelcher Entführer vor. Unbeirrt, trotz aller Versuche der Einflussnahme von außen, hat das Frankfurter Gericht verhandelt und kam zu dem Ergebnis, Mohammed Hamadi ist schuldig. Das Urteil und der Prozessverlauf schildert unser Korrespondent Ali Sadrissadeh. 10 Monate lang bemühte sich die große Jugendstrafkammer des Frankfurter Landgerichts, alle Bereiche der mehrtätigen Entführung in der TVA-Maschine auszuleuchten. Die rund 60 Zeugen ließen das Gericht die Ereignisse vom 14. bis 16. Juni 1985 detailliert nacherleben, wenn auch mit abweichenden Wahrnehmungen. In einem Punkt waren sich fast alle Zeugen aber einig, dass Mohammed Ali Hamadi kein Mitläufer war und viele der ehemaligen Passagiere beschrieben ihn als einen Sadist, der oft grundlos auf seine Geisel einschlug. In den ersten Monaten stand dieser Mammutprozess, für den extra ein Hochsicherheitstrakt gebaut wurde, ganz im Schatten der Entführung des Höchstmanagers Rudolf Cordes. Mit der Geiselnahme von Cordes und Alfred Schmidt wollten die Gesinnungsgenossen von Hamadi seine Auslieferung an die USA verhindern, was sie schließlich erreichten. Groß war aber das Bemühen des Kammervorsitzenden Heine Mückenberger, den Eindruck, eine Vorverurteilung zu vermeiden. Der Hezbollah in Libanon, wo das Leben von Cordes und Schmidt auf dem Spiel stand, sollte die Unabhängigkeit des Gerichts gegenüber der Bonner Bundesregierung und der US-Administration signalisiert werden. Schließlich könne und dürfe das Urteil nicht anderes lauten als lebenslänglich, so Heine Mückenberger, der Vorsitzende Richter, der die Unabhängigkeit des Gerichts heute nochmal betonte. Nach den betrüblichen Erfahrungen aus der NS-Zeit ist die Unabhängigkeit der deutschen Justiz ein höchst schützenswertes Gut, sagte Mückenberger vor der Urteilsbegründung. Das Gericht habe sich bei seiner Urteilsfindung nicht Erpressungen aus Libanon unterworfen und außerdem habe keinen Druck aus den USA gegeben, um die Entscheidung dieses Gerichtes zu beeinflussen. Diese Anmerkungen des Gerichts schienen heute notwendig zu sein angesichts der Geiselnahme der Bundesbürger im Libanon. Denn oft hatten einige Beobachter damit spekuliert, dass diese Entführungen das Frankfurter Gericht beeinflussen würde. Auch über die Zuständigkeit des Gerichtes gebe keinen Zweifel, so Mückenberger. Zwar seien die Flugzeugentführung und andere Taten im Ausland begangen worden und der Täter sei ein Ausländer, doch aus Weltrechtsprinzip sei das Gericht durchaus zuständig, um ein Urteil fällen zu können. Nach Überzeugung des Gerichts ist Mohammed Ali Hamadi des gemeinschaftlichen Mordes, den Eingriff in den Luftverkehr, Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung schuldig. Denn die Entführung der amerikanischen TVA-Maschine hatte der Angeklagte ebenso zugegeben wie die Einführung des Sprengstoffs in die Bundesrepublik. Was den Mord an den amerikanischen Marinetaucher Robert Stethem anbetrifft, so sei erwiesen, dass es der Angeklagte war, der kurz vor dem Mord dem Opfer die Augen verband und die Exekution des Marinetauchers planmäßig vorbereitete. Auch sei es Hamadi gewesen, der den Mord vorher durch die Chefstewardess ankündigen ließ, und nach glaubwürdigen Aussagen des Flugzeugskapitäns und zwei weitere Zeugen könne man davon ausgehen, dass Mohammed Ali Hamadi unmittelbar an dieser Tötung beteiligt war. Wer letztendlich den Finger am Abzug hatte, Hamadi oder sein Komplize, dies lasse sich nicht hundertprozentig nachweisen, doch der Angeklagte sei unmittelbar nach dem Mord mit der Pistole in der Hand gesehen worden. Dass der Mord ein Exzess seines Komplizen gewesen sei, wie Hamadi stets behauptete, dies verwarf das Gericht als eine Schutzbehauptung, zumal der Angeklagte sich schon in der entführten Maschine mit dem Mord identifiziert hätte. Der wichtige und heikle Punkt der Anklage war das Alter von Mohammed Ali Hamadi, der nach den offiziellen Dokumenten aus Libanon zur Tatzeit 21 Jahre alt war. Später behauptete Hamadi, er sei 1 bis 2 Jahre jünger gewesen. Das genaue Alter des Angeklagten konne man zwar nicht genau feststellen, doch man müsse davon ausgehen, dass Hamadi zur Zeit der Flugzeugentführung die volle Reife eines Erwachsenen besaß. Mit diesem Urteil soll ein Zeichen gegen den internationalen Terrorismus gesetzt werden, so Heine Mückenberger am Ende seiner 2-stündigen Urteilsbegründung. Der Angeklagte nahm mit unbewegter Miene das Urteil auf, doch seine Verteidiger kündigten Revision ein, da ihrer Ansicht nach weder die Person des Angeklagten noch die Umstände im Libanon berücksichtigt worden seien. Die Eltern des ermordeten amerikanischen Marinetauchers dagegen waren mit dem Urteil nicht einverstanden, wahrscheinlich Todesstrafe sei angemessen. Wie aber eine höhere Strafe als lebenslänglich in der Bundesrepublik möglich sein kann, das bleibt das Geheimnis des Ehepaars Stethem. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger wollen in die Revision gehen. Um eine erste Reaktion der Bundesregierung befragt, erklärte Regierungssprecher Norbert Schäfer heute Mittag: Ich habe zu dem Urteil keine Erklärungen abzugeben. Ich habe keine Versicherungen und auch keine, nicht das Gegenteil davon abzugeben. In einer ersten Stellungnahme des US-Außenministeriums erklärte deren Sprecher Dennis Harter zum Urteil, es sei so ausgefallen, wie die Amerikaner es sich erhofft hätten. Auch die als Nebenkläger auftretenden Eltern des bei der Flugzeugentführung erschossenen Marinetauchers danken für die faire Prozessführung des Frankfurter Gerichts. Die Ursprünge dieses Falls reichen jedoch weit zurück. Hören Sie eine Chronologie der Ereignisse, die in dem heutigen Urteilsspruch ein vorläufiges Ende gefunden haben. Es begann in Athen. Am 14. Juni 1985 wird eine Boeing 727 der amerikanischen Fluggesellschaft TVA auf dem Flug von Athen nach Rom entführt. Die beiden Terroristen wollen nach Algier. Ihre Forderung, Israel soll 700 Schiiten freilassen. 16. Juni 1985. Bei der zweiten Landung der Maschine in Beirut erschießen die Entführer den US-Marinetaucher Robert Stethem. Die letzten 39 amerikanischen Geiseln werden am 30. Juni 1985 freigelassen. Eine Stewardess identifiziert später Mohammed Hamadi als einen der Terroristen. Im Gegenzug lässt Israel danach die 700 gefangenen Schiiten frei. 13. Januar 1987. Mohammed Hamadi wird auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen. Einem Zöllner fällt der Mann ob seines gefälschten Passes auf. Bei einer Kontrolle werden 9 Liter des hochexplosiven Flüssigsprengstoffes Methylnitrat in seinem Gepäck gefunden. Anhand der Fingerabdrücke wird er als Mohammed Ali Hamadi identifiziert, der Teilnahme an der Entführung der TVA-Maschine verdächtig ist. 4 Tage später, am 17. Januar 1987, wird der Höchstmanager Rudolf Cordes bei der Rückkehr von seinem Heimaturlaub auf dem Beiruter Flughafen von arabischen Extremisten entführt. Die Bundesregierung bildet einen Krisenstab, verhängt eine Nachrichtensperre über den Fall und warnt Deutsche vor Reisen in den Libanon. Am 18. Januar 1987 verlangt Washington die Auslieferung von Mohammed Hamadi und sichert zu, den Mann nach einem möglichen Schuldspruch nicht hinzurichten. 21. Januar 1987. Die Siemens-Vertretung in Beirut unterrichtet die deutsche Botschaft, dass in der Nacht zuvor der damals 47 Jahre alte Techniker der Firma, Alfred Schmidt, sein Hotel in Begleitung mehrerer unbekannter Männer verlassen habe. Nach zunächst unbestätigten Berichten melden sich die Entführer mit einem Brief und einem Brillenetui von Rudolf Cordes bei der Bundesregierung. Sie verlangen im Austausch die Freilassung Hamadis. 25. Januar 87. Mehrere Ultimaten der Entführer, angedroht von anonymen Anrufern bei dem christlichen libanesischen Rundfunksender Stimme Libanons, verstreichen folgenlos. 26. Januar 87. Auf dem Frankfurter Flughafen wird Abbas Hamadi, der Bruder Mohammeds, festgenommen. In der Nähe des saarländischen Ortes Beckingen heben Fahnder ein Sprengstoffdepot aus und durchsuchen Wohnungen in Merzig, wo Abbas Hamadi zuletzt gewohnt hat. 3. Februar 87. Nach Versuchen offizieller Vertreter der Bundesregierung in Teheran, Beirut und Damaskus, die Freilassung der beiden Geiseln Cordes und Schmidt zu erreichen, schaltet Bonn einen zunächst nicht näher identifizierten Mittelsmann ein. Das Auslieferungsverfahren gegen Mohammed Hamadi zieht sich hin. Drei Wochen später, am 24. Februar, bricht die Bundesregierung die Kontakte zu dem Vermittler Rashid Murun ab, weil dieser die vereinbarte Vertraulichkeit nicht gewahrt habe. 23. Juni 87. Die Bundesregierung lehnt das Auslieferungsgesuch der USA ab. Stattdessen soll der Libanese vor ein bundesdeutsches Gericht gestellt werden. Die Entführer hatten für den Fall einer Auslieferung Hamadis an die USA mit der Ermordung der beiden deutschen Geiseln gedroht. Tags darauf erklärt der damalige US-Justizminister Edwin Meese, die Vereinigten Staaten seien einverstanden. Am 8. Juli 87 bekennt sich erstmals eine Gruppe im Libanon zur Entführung von Cordes und Schmidt. Sie nennen sich Heilige Kämpfer für die Freiheit und bieten ein Videoband einer der Geiseln gegen Videoaufnahmen von Mohammed Hamadi an. 9. Juli 87. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann gibt bekannt, dass er Abbas Hamadi der mutmaßlichen Entführung von Cordes und Schmidt anklagen wird. Am 5. September 87 geht einer westlichen Nachrichtenagentur in Beirut ein Schreiben zu, in dem die Freilassung einer Geisel für den Fall angekündigt wird, dass auch die Brüder Hamadi freikommen. Zwei Tage später, am 7. September, wird Alfred Schmidt freigelassen und im syrischen Außenministerium in Damaskus dem deutschen Botschafter übergeben. Das Schicksal von Rudolf Cordes bleibt weiter ungewiss. In Düsseldorf beginnt am 5. Januar 1988 der Prozess gegen Abbas Hamadi. Im Verlauf des Prozesses appelliert er an den Entführer in Beirut, den Höchstmanager Cordes, freizulassen. Vor dem Düsseldorfer Gericht bestätigt am 26. Januar der damalige Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble erstmals offiziell, dass Bonn sich aus Angst um das Leben der Geiseln gegen die Auslieferung Mohammed Hamadis an die USA entschieden hat. Tags darauf, am 27. Januar 1988, erscheint vor dem Düsseldorfer Gericht Mohammed Hamadi als Zeuge. Er weigert sich, einen Appell an die Entführer in Beirut zu richten, Cordes freizulassen. Wenige Stunden später wird im Libanon ein weiterer Deutscher entführt, Ralf Rudolf Schrey. 8. Februar 88. In Frankfurt kündigt die Staatsanwaltschaft Klage gegen Mohammed Hamadi an. Die Anklage lautet: Mord, Flugzeugentführung, gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung, fortgesetzte schwere Raubtaten, Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. 3. März 88. Der Deutsch-Libanese Ralf Rudolf Schrey wird auf Druck der syrischen Regierung freigelassen und in die Obhut der Bonner Botschaft in Damaskus gegeben. 19. April 88. Abbas Hamadi wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Düsseldorfer Gericht verurteilt ihn zu einer Haftstrafe von 13 Jahren. 5. Juli 88. Im Hochsicherheitstrakt des Landgerichts Frankfurt beginnt der Prozess gegen Mohammed Hamadi vor der Jugendkammer. 12. September 88. Nach 605 Tagen Gefangenschaft wird der Höchstmanager Rudolf Cordes in Beirut freigelassen. Syrische Offiziere begleiten ihn nach Damaskus, wo er in die Obhut des deutschen Botschafters übergeben wird. Am 24. Januar 1989 verwirft der Bundesgerichtshof die Revision gegen das Urteil gegen Abbas Hamadi als unbegründet. 17. Mai 89. Die Jugendkammer des Frankfurter Landgerichts verurteilt Mohammed Hamadi zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. Das Urteil ist gesprochen, doch einige Fragen bleiben weiter offen. Zum Beispiel, ob die Amerikaner erneut versuchen werden, die Auslieferung Hamadis zu erreichen. Auch die Reaktion der schiitischen Extremisten steht noch aus. Der Libanon trauert heute um das Oberhaupt der sunnitischen Moslems, der gestern einem Sprengstoffanschlag zum Opfer fiel. Die unseligen Hamadi-Brüder, der Hamadi-Clan, sind eindeutig der vom Iran und Syrien unterstützten Hisbollah-Bewegung zuzuordnen. Doch woher kommt diese Hisbollah? Woher kommt der Hamadi-Clan? Unser Nahost-Korrespondent Peter Philipp versucht eine Einordnung. Vor dem israelischen Einmarsch in den Libanon war von Hisbollah und all den anderen kleineren radikalen Gruppierungen nichts zu hören gewesen. Die entstanden gleichsam als Nebenprodukt des israelischen Libanon-Krieges. Dieser Krieg nämlich spielte sich ja in erster Linie im Südlibanon ab, dem Gebiet, in dem die Mehrheit der Bevölkerung schiitisch ist. Traditionsgemäß von der Beiruter Zentralregierung vernachlässigt, stellten sie die bodenständige Landbevölkerung dar, deren Hauptsorge es war, ihren Teil des Libanon nicht an Fremde zu verlieren. Zunächst an die PLO, dann an Israel. Als die Israelis 1982 einmarschierten, wurden sie gerade von den Schiiten als Befreier von der PLO-Herrschaft begrüßt, die diese Gegend jahrelang hatte erleiden müssen. Als dann aber Israel nicht an Rückzug dachte, da wandte der Fremdenhass der Schiiten sich schnell auch gegen Israel. Speerspitze des Widerstandes wurden jene radikalen Schiiten, die sich zunächst in der ostlibanesischen Bekaa-Tiefebene formiert hatten und die dort, etwa in der Gegend von Baalbek, von iranischen Revolutionsgarden ausgebildet worden waren. Hisbollah, die Partei Gottes, und Dschihad al-Islami, der heilige islamische Krieg, waren die Hauptexponenten dieser radikalen Strömungen, obwohl diese Namen oft auch nur als Nom de Guerre von anderen Gruppen und Einzeltätern verwendet wurden. Das Regime der Ayatollahs in Teheran hatte im Libanon ein ideales Kampf- und Versuchsgebiet ausgemacht, wo man den Traum von der islamischen Revolution propagieren könnte. Die Schiiten im Libanon stellen über ein Drittel der Gesamtbevölkerung, sie waren aber immer fünftes Rad am Wagen. Nachdem die innenpolitischen Verhältnisse im Lande ohnehin völlig durcheinander geraten waren und man von Reformen und einer gerechteren Verteilung der Macht sprach, begannen auch die Schiiten, ihren Teil zu fordern. Und Teheran glaubte offenbar, über die Schiiten den Libanon unter Kontrolle bekommen und aus diesem Land eine islamische Republik machen zu können. Es betrieb diesen Versuch mit offener Unterstützung der Syrer. Der iranische Botschafter in Damaskus war und ist Verbindungsmann zu den Anhängern des Iran im Libanon. Jahrelang flossen Geld, Waffen und Munition auf dem Weg über Damaskus reichlich ins Land und die Hisbollah wurde zu einer ernstzunehmenden Kraft, deren deklariertes Hauptziel mit dem der PLO identisch war, nämlich die Befreiung Jerusalems, die aber auch begann, systematisch gegen jene westlichen Staaten vorzugehen, die wenigstens vorübergehend versucht hatten, mit Kontingenten in der internationalen Truppe in Beirut einen stabilisierenden Einfluss dort auszuüben. Der Kampf der Hisbollah brachte dem Nahen Osten ein Novum. Die Selbstmordkommandos, die sowohl die Hauptquartiere und die Botschaftsgebäude der Amerikaner und Franzosen in Beirut angriffen, als auch israelische Stellungen und Konvois im Süden. Und die Hisbollah bediente sich immer häufiger der Entführung von Ausländern, als Druckmittel oder einfach aus Rache. In dieser Atmosphäre kam es zur Entführung der TWA-Maschine und begann der Fall Hamadi, der heute in Frankfurt wenigstens ein vorläufiges Ende gefunden hat. Die Macht der Hisbollah ist heute nicht mehr so groß wie früher. In blutigen Kämpfen mit der konkurrierenden Amal-Bewegung hat sie viel eingebüßt. Auch ist die Unterstützung durch den Iran reduziert worden. Es wäre aber falsch, die unter diesem Namen figurierenden Gruppen zu unterschätzen. Es mangelt ihnen nicht an Entschlossenheit und Fanatismus und man hat sicher noch nicht das letzte Wort von ihnen gehört. Wobei aber fraglich bleibt, ob die angebliche Entführung, dann Freilassung und erneute Entführung deutscher Mitarbeiter einer Hilfsorganisation im südlibanesischen Saida in diese Sparte gehören. In vieler Hinsicht scheint dieser Affäre die fanatisch entschlossene und auch grausame Handschrift der Hisbollah zu fehlen. Wie auch immer die Sache sich entwickeln wird, der Terrorismus, insbesondere der schiitische Terrorismus, ist noch nicht aus der Welt geschafft. Er besteht, das ist zu befürchten, weiter. Was die bundesdeutsche Gerichtsbarkeit, vertreten durch das Frankfurter Jugendgericht, in der Bekämpfung zu leisten vermochte, hat sie geleistet. Verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Die Volksrepublik China erlebte heute einen beispiellosen Massenprotest. Weit mehr als 1 Million Menschen gingen allein in Peking auf die Straße, um gegen die chinesische Führung zu demonstrieren. Das Angebot der Regierung, Reformen einzuleiten, blieb ohne Wirkung. Hauptziel der Demonstranten, Chinas führender Mann Deng Xiaoping. Er müsse endlich zurücktreten. Die Kundgebungen brachten das Programm des Gorbatschow-Besuchs in Peking völlig durcheinander. Ein Besuch in der verbotenen Stadt wurde abgesagt, die Pressekonferenz aus der großen Halle des Volkes verlegt. Das chinesische Fernsehen eröffnete seine Nachrichtensendung mit der Massenkundgebung in Peking. Im Untertitel heißt es, Millionen Menschen demonstrieren und unterstützen die hungernden Studenten. Der Besuch Gorbatschows steht nur an zweiter Stelle der Berichterstattung. Auch das dürfte einmalig in der Geschichte Chinas sein. Die größte Protestkundgebung, die das kommunistische Peking je erlebte, stellt den lang erhofften Versöhnungsbesuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs in den Schatten. Am Nachmittag hatten die Menschenmassen den mit 40 Hektar größten Platz der Welt regelrecht überflutet. In etlichen Betrieben der chinesischen Hauptstadt ruhte die Produktion, weil die Arbeiter zur Protestkundgebung in die Innenstadt gezogen waren. Die Demonstrationswelle erreichte an diesem dritten Besuchstag Gorbatschows auch andere chinesische Städte wie Shanghai und Nanking. 1989, ein Jahr, das wir nie vergessen werden, ist heute am 5. Tag des Hungerstreiks an der Heldengedenksäule zu lesen. Bis zum Abend mussten seit Beginn des Streiks 800 Studenten im Krankenhaus behandelt werden. Heute früh schickte Parteichef Zhao Ziyang einen Minister mit einem Aufruf im Namen des Politbüros zu den Studenten. Wir anerkennen euren patriotischen Geist, mit dem ihr für Demokratie, Recht und weitere Reformen kämpft. Aber ihr dürft euer Leben nicht für eure Ziele opfern. Es gibt für uns keinen anderen Weg, antworteten die Studenten. Einer ihrer Führer, selbst kaum noch fähig zu sprechen, versichert, ich glaube, dass der Minister die Wahrheit sagt, dass er auch Mitleid hat mit uns. Doch noch ist kein Beschluss gefasst, wie wir weitermachen. Auch wenn Einzelne aufgeben müssen, die Bewegung für Demokratie und Freiheit bekommt immer mehr Unterstützung. Aus der Bewegung der Intellektuellen ist eine Volksbewegung geworden. Hunderttausende machten sich heute auf den Weg. Den ganzen Mittag gab es keine Taxen in der Stadt, weil sich alle Fahrer an einer Solidaritätsfahrt beteiligten. Die Arbeiter des größten Stahlwerks Pekings kamen ebenso wie Briefträger, Angestellte und Verkäufer. Zhou Enlai, der erste Ministerpräsident, wird als leuchtendes Beispiel zitiert. Wenn auch nicht alle wissen, was Demokratie bedeutet, so wissen sie doch, dass die jetzige Regierung korrupt ist. Die Massen verurteilen die Staatsführung, weil sie nicht rechtzeitig einen ehrlichen Dialog mit den Studenten begonnen hat. Dass selbst Angestellte im Staatsrat und im Außenministerium auf die Straßen gingen, macht deutlich, dass China an einem politischen Scheideweg steht. Die Pekinger Studenten schrieben dem sowjetischen Staats- und Parteichef einen Brief und baten ihn um Unterstützung. Gorbatschow sagte vor Journalisten, der Brief habe viel Anteilnahme für die Politik der Perestroika zum Ausdruck gebracht. Er rate dem chinesischen Volk aber zu Geduld auf dem Wege zur Erneuerung. In einer Grundsatzrede hat Gorbatschow heute einen einseitigen Truppenabzug im asiatischen Teil der Sowjetunion angekündigt. Er bot auch an, alle Soldaten von der gemeinsamen Grenze mit China abzuziehen. Nur Wachpersonal solle dort zurückbleiben. Größeres gegenseitiges Verständnis und Vertrauen bestimmt jetzt nach dem Gipfel die sowjetisch-chinesischen Beziehungen. Heute Morgen erläuterte Gorbatschow vor einem ausgewählten Publikum aus Wissenschaft und Politik die sowjetischen Schritte zu einer friedlicheren Welt. In den nächsten anderthalb Jahren werden die Truppen im sowjetischen Fernen Osten drastisch reduziert. 16 Kriegsschiffe im Pazifik, 12 Divisionen Landstreitkräfte und 11 Luftwaffenregimenter werden abgezogen. Die Entmilitarisierung der sowjetisch-chinesischen Grenze wird sie in eine Grenze des Friedens und der guten Nachbarschaft verwandeln. Die große Mauer, einst gebaut als Grenzwall gegen die Barbaren im Norden, war dann das bisher einzige Besichtigungsprogramm bei diesem Staatsbesuch. Es war kein Bad in der Menge des chinesischen Volkes, sondern eher im internationalen Presserum. Auf seiner Pressekonferenz, die im letzten Moment fast verschwörerisch aus der großen Halle des Volkes wegverlegt wurde, zog Gorbatschow eine positive Bilanz seines Besuches. Ich habe das Gefühl, dass die letzten 30 Jahre, diese drei Jahrzehnte nun hinter uns liegen, als hätte es sie nie gegeben. Moskau hat heute weitere Truppen aus der DDR abgezogen. Die letzten Soldaten und Panzer einer Panzerdivision in Jüterbog wurden am Mittag verabschiedet. Großer Bahnhof im markbrandenburgischen Jüterbog für Panzer und Soldaten der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, die den Rückzug ins heimatliche Kiew antreten. Es sind 100 Soldaten und Panzer vom Typ T-64, die hier symbolisch verabschiedet werden. Der Abschied gilt der ersten kompletten Division, die die DDR mit dem heutigen Tag verlassen haben wird. Im Rahmen ihrer Truppenreduzierung in den Staaten des Warschauer Pakts haben die Sowjets seit Anfang März bereits mehr als 1000 Kampfpanzer aus der DDR zurückgezogen und in die UdSSR transportiert. Bis Ende nächsten Jahres sollen insgesamt 10.000 Mann und 4.000 Panzer weniger in der DDR stationiert sein. Das festlich inszenierte Zeremoniell, das hier vor den Kameras abgespult wird, soll erneut international auf Gorbatschows einseitige Abrüstungsschritte aufmerksam machen. Auch dieser Truppentransport gehört zu dem vor der UNO angekündigten Rückzug von 50.000 Mann und 5.000 Panzern aus der DDR, aus der Tschechoslowakei und Ungarn. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg ist zu weiteren Gesprächen über die umstrittene Raketenfrage nach Washington geflogen. Weitere hohe Offiziere hätten sich ergeben. Diese Ereignisse fanden gestern am späten Nachmittag Ortszeit in der Umgebung des Verteidigungsministeriums statt. Viele Bewohner der Hauptstadt befanden sich auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Sie berichteten von Truppen rund um öffentliche Gebäude und Straßensperren. Vor dem Verteidigungsministerium und der Stadthalle waren zusätzlich Panzer und Schützenpanzer aufgefahren. Diese Art Begleitumstände belasteten von Beginn an den Prozess in Frankfurt und veranlassten den Richter heute noch einmal zu der eindringlichen Feststellung, dass das Urteil ohne politische Rücksichten gefällt wurde. Punkt für Punkt versuchte er, die Strategie der Verteidiger zu widerlegen, was nicht ganz gelang. Das Alter des Angeklagten bleibt umstritten und dass Hamadi der Todesschütze war, ist nicht zu beweisen. Grund genug für die Verteidiger, in die Revision zu gehen. In einer solchen Verhandlung ist es sehr schwer, die Person eines Angeklagten wirklich zu erforschen. Aber wir sind der Meinung, das Gericht hätte sich in diesem Punkt mehr Mühe geben sollen. Wir sind auch der Meinung, man hätte sich mehr Mühe geben sollen, an die vorenthaltenen Beweismittel heranzukommen. Und was die Beweisführung angeht, die das Gericht heute angestellt hat, so glauben wir, dass da eine Menge Beweismittel gefehlt hat, es sicher besser gewesen wäre, in vielen wesentlichen einzelnen Punkten im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden. Für Milde aber sah das Gericht keinen Anlass. Die im Voraus geplanten grausamen Misshandlungen der entführten Passagiere, der brutal kalkulierte Mord an Robert Statham, waren nur zum Teil Grund für die Höchststrafe. Ausschlaggebend war am Ende Hamadi. Da sind schon 2,5 Milliarden D-Mark verbaut bzw. verplant. Trotzdem ist die Stromwirtschaft eher geneigt, ihre Geschäfte lieber mit der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague oder, und das ist neu, auch mit dem britischen Atomzentrum Sellafield zu machen. Feberchef Benixen Förder hatte das Signal zum Ausstieg aus Wackersdorf gegeben. Preußen Elektra-Chef Krämer hat an Umweltminister Töpfer zwar noch geschrieben, dass die Industrie bis zur Klärung der wesentlichen Fragen an Wackersdorf festhalten werde. Doch ansonsten ließ er durchblicken, dass sich die Atomstromerzeuger schon auf eine Wiederaufbereitung der abgebrannten Brennstäbe im Ausland einrichten. Minister Töpfer hatte gefordert, dass die Sicherheitsbestimmungen im französischen La Hague zu verbessern seien. Was wird er erst zur britischen Anlage Sellafield, einst Windscale, sagen? Eine Anlage, die vor allem Negativschlagzeilen produziert hat. Jürgen Krönig. Die Geschichte von Sellafield ist eine Geschichte der Störfälle und Pannen und zugleich eine Geschichte des Verschweigens. Schon im Normalbetrieb ist die Wiederaufbereitungsanlage an der Irischen See die größte Quelle radioaktiver Verschmutzung in Großbritannien. Jeden Tag werden über lange Rohre mehr als 4 Millionen Liter radioaktiver Substanzen in die Irische See gepumpt. Diese Substanzen entstehen, weil in Sellafield abgebrannte Kernbrennstäbe aus Atomkraftwerken in Verwertbares und Unbrauchbares zerlegt werden. Zum Wiederverwertbaren gehört unter anderem der hochgiftige Bombenbaustoff Plutonium. Der Betrieb einer Wiederaufarbeitungsanlage gilt als kompliziert komplizierter, schmutziger und gefährlicher als der eines normalen Reaktoren. Die Irische See ist in den über 30 Betriebsjahren von Sellafield zu einem der am stärksten radioaktiv verseuchten Meeresteile der Welt geworden. Die Strömungen tragen radioaktive Partikel um Schottland herum, auch in die Nordsee. Noch auf der letzten Nordseeschutzkonferenz in London wurde die britische Wiederaufarbeitungsanlage dafür verantwortlich gemacht, dass mittlerweile auch die Nordsee neben allen anderen Problemen mit einer großen radioaktiven Strahlenlast zu kämpfen hat. All dies sind Folgen eines, wie gesagt, schon störungsfreien Betriebs. Von dem aber konnte in über drei...